schwinken, es dröhnen und donnern im Takt. Die starken Motoren, sie singen das Lied, das im Herzen uns packt. Bei uns wird nicht lange gebacken, wir haben den Tommy versucht. Die stolze Maschine, sie wackelt, wackelt, den Feind hat der Teufel geholt. Die stolze Maschine, sie wackelt, wackelt, den Feind hat der Teufel geholt. Wir Flieger zum Kämpfen geboren, wir feuern mit sicherer Hand. Wir haben den Führer geschworen, entschlossen zu schützen das Land.